Wanderlied aus Katerpoesie von Paul Scherbert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wanderlied. Wie weit der Weg im tiefen Tale glänzt, der Tau der letzten Sommernacht. Wie weit der Weg im hohen Weltall glüht, der großen Sonnenglück so heiß. Wie weit der Weg in tollen Köpfen kreist, die Schöpferkraft des ganzen Alls. O still, zum Ziel, es wird zu viel. Ende von Wanderlied. Aufgenommen von Letizia.